NDR Kultur. Hörspiel. Sie sind ein jüngeres Paar, das es geschafft hat. Aus der ländlich beschaulichen Pfalz in eine angesagte Metropole. Ines und Daniel. Gerade 1,5 Jahre leben die beiden nun in Hamburg, ihrer Traumstadt. Er ist gefragter Städteplaner, Ines führt eine eigene Weinhandlung in allerdings ungünstiger Lage. In der begehrten neuen Hafen City hat das Paar eine durchgestylte Designerwohnung bezogen. Und nun könnte doch eigentlich das Glücklichsein beginnen. Doch bald wird klar, etwas fehlt, vor allem für Ines, ein Kind. Der heiß ersehnte Wunsch will jedoch einfach nicht in Erfüllung gehen, obwohl die beiden so ziemlich alles dafür tun. Mit dem monatlichen Gang in eine Kinderwunschklinik beginnt ein Leben, das sich ganz nach Ines Zyklus ausrichtet. Dies ist die Ausgangssituation von »Lieben sich zwei«, dem jüngsten im vergangenen Jahr erschienenen Erfolgsroman von Stefan Moster. Was in der Folge geschieht, können Sie in der Hörspielversion des Romans erfahren, das wir Ihnen nun in einer Ursendung vorstellen möchten. Juni. Rufst du mich an, wenn du es hinter dir hast? Die ist klar, was ich da tun werde. Meine Aufklärung hat zwar offiziell nicht stattgefunden, aber seit ein paar Jahren weiß ich trotzdem einigermaßen Bescheid. Bist du nicht eifersüchtig? Auf wen denn? Auf deine rechte Hand? Blase leeren, Gliedmaß lauwarm Wasser reinigen, sorgfältig abtrocknen. Sollte die Brome nicht komplett in den Becher gelangen, teilen Sie es bitte der Laborantin mit. Also dann, auf in den Kampf. Seit gut einem Jahr schlafe ich nackt. Ich will nichts zwischen mich und meinen Mann bringen. Nicht einmal millimeterdünne Seide. Ein Zeichen, das Daniel nicht übersehen kann. Und mich springt die Verlockung an. Daniel streckt die Hand aus. Ist Ines am Vortag voller Zuversicht gewesen und hat ihr Lächeln über die Nacht halten können, erfüllt auch am nächsten Morgen zu allem bereite jugendliche Spannung ihren Körper. Hat sie sich am Abend aber in den Schlaf geflüchtet, um der Verzweiflung zu entkommen, wirkt sie wie eine Genesende nach schwerer Krankheit. Hat Daniel den Pathologenblick? Hat er auch ein schlechtes Gewissen, samt dazugehöriger Bleischwere? Im anderen Fall fühlt er sich leicht und lässt sich hinreißen. So wie an diesem Junimorgen. An dem ich jedoch nicht darf. Komm schon. Nein. Heute darfst du dein Pulver nicht verschießen. Lieben sich zwei. Nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Moster. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Natürlich habe ich recht. Es wäre fahrlässig, eine ganze Woche Enthaltsamkeit unbeherrscht zunichte zu machen. Ja, ich weiß. Am Morgen dieses wichtigen Tages. Genau. 3 Tage Enthaltsamkeit werden empfohlen. Ich bestehe aber weiter auf 1 Woche. Wir wollen doch Voraussetzungen für ein optimales Ergebnis schaffen. Und du willst, dass dein Mann bestmöglich dasteht, wenn die Reservoire und Kapazitäten meiner Männlichkeit ins Licht der Messgeräte rücken. Ach Mensch, Daniel. Jetzt haben wir 1 Jahr lang alles versucht. 1 Jahr, in dem wir uns kaum Verzicht gegönnt und von Monat zu Monat den relevanten Zeitraum vor und nach dem Eisprung sicherheitshalber und aus Gewissenhaftigkeit immer weiter ausgedehnt haben. Ach, also dir war die Pause wie eine Heilkur erschienen. Hast du selbst gesagt. Wenn man es genau bedenkt, einmal aussetzen und das, was man zu verlieren fürchtet, stellt sich in alter Frische wieder ein. Was für eine simple Methode. Und was für ein Glück. Ich mag gar nicht daran denken, wie es wäre, die Lust auf Ines dauerhaft zu verlieren. Kaum denke ich, dass ich nicht daran denken mag, denke ich auch schon daran. Egal. Jetzt muss ich mich erstmal auf meine Chefin konzentrieren. Domke Petersen klang drängend am Telefon. Guten Morgen, Frau Petersen. Kommen Sie rein. Setzen Sie sich. Danke. Ich komme gleich zum Punkt. Ja, aber natürlich. Es gibt einige infrastrukturelle Probleme bei der Hadsch, der alljährlichen Pilgerfahrt nach Mekka. Bei dieser Wallfahrt müssen bis zu 500.000 Menschen pro Stunde über eine Brücke. Und es kommt immer wieder zu fatalen Situationen, wo Menschen zerquetscht oder totgetrampelt werden. Und? Können Sie sich einen Ansatz zur Chaosvermeidung vorstellen? Rollbänder, also beziehungsweise Rollsteige. Erläutern Sie? Mit den Rollsteigen könnte man die Massen... Sie können auf Knopfdruck denken. Und zwar nicht nur nach Schablone. Ja, danke. Um Rollsteige in Mekka geht es freilich nicht, sondern um Light Rail Transit in der Wüste. Das Emirat Abu Dhabi will für seine im Bau befindliche, komplett autofreie und ausschließlich mit erneuerbarer Energie zu versorgende Modellstadt Masdar ein intelligentes Metro- und Straßenbahnnetz samt schnelle Anbindungen an die Hauptstadt und den Flughafen haben. Dafür benötigt der Scheich schleunigst Konzeptstudien und einen hieb- und stichfesten Masterplan. Natürlich, aber... Sie waren schon mal in Ägypten, nicht wahr? Ja, aber nur um der Kälte hier zu entgehen. Wie kamen Sie mit der arabischen Mentalität zurecht? Wie meinen Sie das? Ich meine vor allem, ob es Situationen gab, in denen Sie sich abgestoßen fühlten von den Menschen dort. Naja, also es gab... Sicher, ja, da war ein Taxifahrer, der... Drucken Sie nicht herum. Antworten Sie ehrlich. Ja, die gab es. Also... Zum Beispiel, wenn... Sie müssen mir keine Einzelheiten berichten. Es genügt mir, dass Sie sich nichts vormachen. Ich sehe darin eine der wesentlichen Grundvoraussetzungen der interkulturellen Kommunikation. Man soll die Angst vorm Fremden anerkennen, um sie zu überwinden. Ja, auch das. Aber so feierlich braucht man es gar nicht auszudrücken. Für uns ist entscheidend, dass es gelingt, in den jeweiligen Kommunikationssituationen die Oberhand zu gewinnen. Natürlich. Was ich sagen will, wenn Sie sich einreden, nichts gegen Araber zu haben, unterschwellig jedoch trotzdem voller Ressentiment stecken, sind Sie in einer Verhandlungssituation ständig damit befasst, Ihre Ressentiments unter dem Schwellenwert zu halten. Die Energie, die Sie dafür aufwenden müssen, fehlt Ihnen an anderer Stelle. Ergo soll man innerlich durchaus sagen, du mieser Scheich, denn daran lässt sich mühelos etwas anhängen, was einem selbst bzw. der Firma sehr wohl von Vorteil sein kann. Dir werde ich's zeigen. Und auf mich kommen Sie nur, weil ich mal eine Woche Urlaub in Ägypten gemacht habe? Warum sagen Sie nur? Sie waren dort. Das wiegt. Daniel wollte weg aus der Pfalz. Ines wollte ans Meer. Hamburg. Wir tauschten nur einen Blick, um uns einig zu sein. Aber Hamburg liegt nicht am Meer. Aber fast. Sonst gäbe es ja den Hafen nicht. Daniel arbeitet jetzt bei der Thies Petersen Systemberatung in Hamburg und plant Stadtkonzepte. Seit Tagen dreht sich bei ihm alles um Masdar City. Er ist völlig begeistert. Ines hat einen kleinen Weinladen eröffnet. Er liegt im leicht abgesenkten Erdgeschoss eines Hauses aus der Zeit der Jahrhundertwende. Auch wenn Ines meist schon ab 10 Uhr dort ist, rentabel wird es nicht vor 17 Uhr, wenn überhaupt. Hamburg ist schön, aber die Stadtelbe mit Kränen, Tanks, mit Containern und Hallen war mir zu wenig gewesen. Darum habe ich maritime Ausflüge vorgeschlagen, denn das Meer ist nicht weit. Durch Ines, aber fast, rückten die Ufer der Elbe so weit auseinander, dass man in der Hafencity das Meer riechen konnte. Ich fühlte mich aufgeregt glücklich beim Blick auf die Karte. Dann aber war das Meer nicht, wo es sein sollte. Also genauer gesagt war es nicht, wie es sein sollte. Das Meer war watt und bestand nicht mehr aus Wasser. Wir konnten die Weite, die zum Meer gehörte, wohl sehen, doch spiegelte nur grauglänzender Schlamm die Wolken. Kein Wellenrauschen, keine Gischt, es herrschte Stille. In der es flötenartig tönte, Vögel, die wir nicht sehen konnten. Dennoch, jetzt war die Dankbarkeit groß. Und ich spürte, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis wir hier zu Hause wären. Auch wenn in unserer Wohnung kein Raum als Kinderzimmer vorgesehen ist und in der Gegend hier kaum Kinder leben. Die ganze Hafen City war offenbar von Anfang an vor allem als Refugium für Kinderlose oder von ihren Kindern schon Befreite vorgesehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich mich umschauen? Aber gerne. Ein neuer Kunde. Selten am Vormittag. Er kommt mit einem schlafenden Kind im Buggy. Sind die was Besonderes? Ja, die sind vom Weingut meines Vaters. Mhm. Dann nehme ich von jedem der Weine ihres Vaters eine Flasche zum Probieren. Sehr gerne. Schön, ich packe sie gleich. Der Laden läuft nicht gut. Bitte? Es gibt zu viele solcher Läden in der Stadt. In jedem Viertel mehrere. Auch damit hat er recht. In allen Vierteln gab es Weinläden und in nahezu allen Läden stehen Frauen. Allein Frauen wie ich, nur älter. Und diese Straße? Es war jedes Mal wie ein Blick in meine eigene Zukunft. Sie sehen es ja selbst, die ist auf dem absteigenden Ast. Alle Einzelhändler haben zu kämpfen, das wird zum toten Winkel hier. Anderthalb Kilometer weiter wäre besser. Mühlenkamm zum Beispiel. Ich wollte es nicht wahrhaben. Dann eben nicht in Winterhude, hatte ich mir gesagt. Dann eben nicht in Harvestehude oder Roter Baum, sondern in Uhlenhorst. Da liegt der nächste Weinladen mindestens 1 Kilometer entfernt. Sie sind hier praktisch überflüssig. Also hören Sie mal. Ein Jammer, dass Sie auf diese Weise Ihre Tage vergeuden. Das wird Sie unglücklich machen, falls Sie es nicht schon sind. Ich glaube, da gehen Sie jetzt ein bisschen weit. Ich weiß schon, was ich tue. Was zahlt man für so einen Laden denn an Miete? 1.000 Euro? Allein dafür müssten Sie mindestens 2.000 Euro erwirtschaften. Hören Sie. Macht 200 Flaschen zu 10 Euro. Betriebskosten dazu, verdienen wollen Sie ja auch noch was. Macht 600 Flaschen zu 10 Euro im Monat. Bitte. 20 Flaschen am Tag, mehr sogar, denn sonntags ist ja geschlossen. Ich habe 6 genommen, alle unter 10 Euro. Werden Sie die fehlenden 14 heute noch schaffen? So, dass auch ein paar teurere mit dabei sind? Bitte, gehen Sie jetzt. Ihr Kind wacht gleich auf. Nichts für ungut. Sie tun mir einfach leid. Ich sehe ihm hinterher. Meine Beine zittern. Hagar. Hagar. Kein Name, der Ines gefallen würde. Sie haben eine neue Nachricht. Daniel, ich bin doch eifersüchtig. Versprich mir, dass du mir nicht erzählst, wie es war. Meine Hände zittern. Ist das Lampenfieber? Angst vor den Folgen, die ich noch nicht absehen kann? Versprochen. 6 nach Kalender. Seit Monaten. Das einzig Brauchbare, was ich im Gepäck habe auf dem Weg zur Kinderwunschklinik, ist strikt eingehaltene Enthaltsamkeit. 3 Tage sind vorgeschrieben. Ich bringe mehr als die doppelte Menge mit. Das verfluchte Zittern. Es zählt wirklich zu meinen Schwächen. Ich werde es einfach nicht los. Daniel müsste längst fertig sein. Ach, hätte ich ihm nur nicht auf die Mailbox gesprochen. Weinhandlung Peru, hallo? Mama. Ja, gut geht's mir. Warum rufen auch? Aber es ist doch noch ewig Zeit. Wir sind doch jedes Jahr kumme. Nee, das soll kein Vorwurf sein, aber es ist doch jedes Jahr das Gleiche. Familie und Verwandte kommen an einer Woche in Zammer, fahren auf dem Anhänger raus, verteilen sich auf die Zeile, schneiden die Traube, erzählen sich durch die Rebsteck von Frier an Heiden, essen Brot mit Hausmacher und trinken Fetterweise dazu. Ein natürlich ist es schön für euch alle. Ajo, und Vater freut sich an der Tradition, ich weiß. Aber wir leben und schaffen alte Mole in Hamburg, Mama. Natürlich seht ihr eure Enkelkinder dann nie. Ihr habt ja auch noch gar keine. Enkelkinder. Wenn die wüssten, wie Daniel gerade die Spermaprobe abgibt. Legitime Onanie. Ein einziges Mal hat Daniel überlegt, ob im Spermalabor wohl Ehefrauen erlaubt seien. Und ich habe ihn Spinner genannt. Hätte ich ihn nicht doch begleiten sollen? Ines nahm an Blut ab. Eindeutiges Resultat. Alles in Ordnung. Bloß konnte die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, trotzdem nicht mehr als sehr hoch eingestuft werden. Altersgründe. Obwohl Ines noch nicht 40 ist. Am höchsten ist die Fertilität mit 23, hat die Ärztin gesagt. 23? Wie jung man ist mit 23. Da war ich Weinkönigin und der Stolz meines Vaters. Er ließ mich im Arm von Lokal- und Landespolitikern fotografieren. Weinköniginnenbegrapscher. Für mich wäre es undenkbar gewesen, meinen gerade erst heil ausgereiften Körper der zerstörerischen Tortur einer Geburt auszusetzen. Schon die Zudringlichkeit der Männer war mir zu viel. Ich konnte mich nicht an ihre drängende Suche nach den Körperöffnungen gewöhnen, sobald man das erste Mal dicht an dicht war. Der reinste invasive Wahn wurde in ihnen freigesetzt, nachdem ich ihnen ein paar Küsse gestattet hatte. Sexualhormone, Sperma. Ein tückischer Tagtraum. Ich schlucke Daniels Samen. Das habe ich noch nie getan. Mir scheint fast, als müsse ich mir das vorwerfen und klage mich sogar an deswegen. Warum? Weil ich mir eingestehen muss, dass mir davor Ekel. Darf das denn sein? Ekel vor dem eigenen Mann? Was würde es bedeuten, wenn mein Samen die Ursache ist, wenn sich herausstellt, dass ich unfruchtbar bin? Man kann nicht seinen Eltern, Geschwistern, Freunden sagen, übrigens, mein Mann ist unfruchtbar. Bestenfalls, wir können keine Kinder kriegen. Oder noch vager, Gottes Wege sind unerforschlich. Zur Insemination haben wir uns entschlossen, um die Spermien nicht einfach hoffnungsvoll auf die Reise zu schicken, sondern sie direkt am Wirkungsort abzusetzen. Stellt sich heraus, dass Daniels Samen Mängel hat. Was dann? Die Frau aus dem Weinladen. Die Unglückliche. Sind Sie mir böse? Das fragen Sie? Sie scheinen doch sonst alles zu wissen. Ich bin unausstehlich, Verzeihung. Aber im Laden vorhin, da sah ich alles plötzlich so deutlich und sie tat mir wirklich leid. Dafür gibt es keinen Grund. Ich bitte Sie, seit wir hier wohnen, gehe ich jeden Tag mindestens 2-mal an Ihrem Laden vorbei. Noch nie habe ich Kunden gesehen. Sie sind immer allein. Ja, dann hätten Sie eben schon früher mal was kaufen müssen. Meine Kunden kommen am späten Nachmittag und gegen Abend oder eben in der Mittagspause. So wie jetzt. Ich hoffe, die Weine schmecken Ihnen. Am besten sind sie übrigens, wenn man sie zum Essen trinkt. Noch einen schönen Tag. Was wäre denn zu ändern? Vielleicht eine Aushilfe engagieren? Auch wenn es der Umsatz nicht hergibt? Niemand soll mich von draußen immer allein im Laden stehen sehen. Gut möglich, dass die blonde Laborantin jetzt, also in diesem Augenblick, an meinem Becher schnuppert. Mit bloßem Auge allein lässt sich die Qualität nicht beurteilen. Hat sie genau hingesehen, das Präparat zur Nase geführt? Riecht es nach Kastanien? Falls ja, sieht es günstig für mich aus. Früher wollte ich nicht und jetzt kann ich nicht. Das ist die Strafe. Solche Sätze tun weh. Ich wollte weitere Sätze dieser Art verhindern. Daniel, was machst denn du hier? Wartest du schon lange? Ich wollte dich überraschen. Wo warst du denn? Ich spazieren. Was hast du da? Pippi Langstrumpf. Hier nebenan gekauft. Du Optimist. Findest du das nicht ein bisschen früh? Verdirbt ihr nicht. Du bist ein Spinner. Komm, wir setzen uns auf die Bank. Sag mal, könntest du dir Hager als Namen vorstellen? Also falls es ein Mädchen wird. Wo hast du den denn aufgeschnappt? An der U-Bahn-Station. Nein. Also kein Name mit A. Das klingt zu hart. Lieber was mit E und weichen Konsonanten. Zum Beispiel? Ach, Daniel, bevor ich das Kind nicht in mir habe, gebe ich ihm keinen Namen. Damit sind wir beim Thema. Und sagen lange nichts. Und dann fragt Ines schließlich doch. Wie ist es denn gewesen? Unschön ohne dich. Aber es war für einen guten Zweck. Und wieso? Und weshalb bist du nicht im Laden? Ich war nervös. Ich musste an die frische Luft. Wieso denn nervös? Wegen des guten Zwecks. Ich betrachte ihn, versuche mir Daniel mit einem Kind vorzustellen. Wäre er gelassen und geduldig? Hätte er Vertrauen in sein Kind? Juli. Wann ist unser Termin? Die Zeugung ist für 13 Uhr angesetzt. Ich muss ja ein paar Stunden früher dort sein. Die Aufbereitung, die braucht ihre Zeit. Also, dann gehe ich jetzt mal. Komm, lass dich küssen. Sie lächelt in nächster Nähe wie eine Frau, die ich kaum kenne. Plötzlich ist ein anderer Takt in den Schritt gekommen. Seit Jahren sichern wir uns gegenseitig mit Gewohnheiten und dann köpft meine Frau das Ei nicht mit dem Messer, sondern tippt mit der Rundung des durchsichtigen Löffels Risse in die Schale. Soll ich dich nicht doch hinfahren? Nee, lass mal. Ich will ein Stück gehen, wenigstens bis zur Bahn. Und dann ist das Lächeln weg. Sie hält mich fest, als hätte sie Angst, mich einen Augenblick später zu verlieren. Ich will keine Kinder. Weil sie heil bleiben will. So hatte ich das nicht gesagt. so sagte Daniel es sich später vor. Sie hatte gesagt, sie wird keine Kinder haben, weil sie nicht gebären will. Sie könne sich nicht vorstellen bei der Geburt. Habe ich dich damit erschreckt? Nein, nein. Lieber hätte Daniel das Verb nicht gehört, das ich gebraucht habe. Das eigentlich harmlose Verb, das man nicht wahrnimmt, wenn es für Materialien herhält. Für Hüllen aus Plastik oder Papier. Das aber grob und grausam klingt, als Ines es auf sich anwendet. Es war ihm unerträglich. Nur ein schwerwiegender Gedanke erstickte einen Ausbruch. Es war nicht mein Körper, der reißen würde oder geschnitten und danach genäht. Man soll eine Ehe nicht mit einer Lüge beginnen. Aber darf am Anfang denn Uneinigkeit stehen? Daniel setzte sich eine Wahrheit zusammen, mit der er einschlafen konnte. Ich heirate ja kein Konzept von Familie. Ich heirate dich. Um meiner Unversehrtheit willen stellte Daniel sich ein ganzes Erwachsenenleben ohne Kinder und Enkelkinder vor. Andere ließen sich davon leiten. Ich hatte Angst, davon zerfleischt zu werden. Warum? Man kann über Jahre eine Frage an seine Frau mit sich herumtragen und sie unausgesprochen lassen. Und dann wurde die Frage unvermutet irgendwie obsolet, ausgelöst durch eine winzige Begebenheit in Luxor. Unser Blick fiel auf ein Kind, das uns offenbar schon eine Weile anstarrt. Ein schmutziges Kind, ohne Schuhe, etwa 3 Jahre alt, mit großen Augen, von denen das eine entzündet war. Augen, die uns nicht bettelnd und nicht flehend, nicht neugierig, nicht fragend, sondern unbewegt anschauten. Vermutlich ein Bettlerkind. Wie dieses Bettlerkind uns ansah, so hat ein Kind nicht zu schauen. Fliegen krochen ihm übers Gesicht. Eine blonde Familie kam aus einem Papyrusladen. Groß, gesund, sauber. Und die beiden Kinder fassten das Bettlerkind ins Auge. Dann sahen wir den kleinen, blonden Jungen ein paar Schritte nach vorn machen und das Kind aus nächster Nähe betrachten. Es war, als stünde er vor einer Aufgabe. Er machte einen Schritt nach vorn, streckte die Hand aus und strich dem Bettlerkind eine Fliege vom entzündeten Auge. Ich will so ein Kind. Ich will so ein Kind. Wollen wir? Wollen wir? Was die Ärztin nicht weiß, sie stellt eine Frage, die versehentlich ungestellt geblieben und nur einseitig beantwortet ist. Ich will keine Kinder. Und? Ich will so ein Kind. Das waren die ausschlaggebenden Ines-Sätze gewesen, getrennt von mehreren Jahren. Daniel hat beiden sofort zugestimmt. Dabei ist versäumt worden, das Ganze auch in Wir-Form auszusprechen. Jetzt höre ich die Frage der fremden Frau dafür umso lauter. Sie kommt mir ungehörig vor, da von der falschen Person geäußert. Über die Formalitäten haben wir uns ja verständigt. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir jetzt anfangen. Herr Pirung, Sie können sich dort in der Ecke setzen. Ja, natürlich. Frau Pirung, Sie kennen ja diesen Stuhl. Ja, zuerst führe ich jetzt die Sonde des Ultraschallgerätes ein und suche nach dem günstigsten Zielort für das aufbereitete Sperma. Sie können den Weg der Sonde auf dem Bildschirm hier verfolgen. Unglaublich. So, ja, da sind wir schon. Jetzt kommt die Spritze mit dem Katheter. Keine Sorge, das sieht nur wild aus. Na, wenn Sie das sagen. So, das wäre auch geschafft. Und jetzt, Herr Pirung. Ja? Sie dürfen die Spritze betätigen. Wollen Sie? Daniel. Ja, gerne. Hast du an mir? Jetzt, nimm ihn. Mein Mund hat gerade 2 Worte ausgesprochen, die aus dem Porno stammen, den ich am Morgen in Raum 10 angesehen habe. Daniels Fluchtinstinkt wird wach. Es drängt ihn aus dem Bett. Verzeih. Er weiß nicht, was er tun soll. Sie lässt mich nicht fort und zögert ein wenig. Endlich sieht er mich wieder an. Du willst das nicht, ich weiß. Daniel. Tut dann aber, komm her, worum ich sie gebeten habe. Gut so? Lässt sich nicht mehr abbringen. Ines lässt eine Zeugungschance aus. Schluck meinen Zahn. Und es fällt leicht zu reden, wenn man es leise und aus der Armbeuge des anderen tun kann. Wollen wir uns weiterhin nach Kalender lieben? Hauptsache, wir wollen uns lieben. Wie sieht der Plan aus, wenn es beim ersten Mal nicht klappt? Vielleicht hat es ja geklappt. Inshallah. Vergiss nicht, was die Gynäkologin gesagt hat. Mehrere Versuche können nötig sein. Macht. Wegen der Enthaltsamkeitsfristen. Aber auch, damit rechtzeitig Termine in der Fruchtbarkeitsklinik vereinbart werden können. Am jeweils idealen Tag. Falls es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Vielleicht hat es ja geklappt. Stell dir vor, es hat geklappt. Sei lieber nicht so optimistisch. Ich will aber optimistisch sein. Bist du es etwa nicht? Natürlich. Sonst wäre ich nicht fähig, all das über mich ergehen zu lassen. Folgen 2 Wochen des Wartens. Das Warten wandelt sich mit dem voranschreitenden Zyklus. Aussichtslos, einen Parkplatz in der Innenstadt zu finden. Ich muss in der 2. Reihe parken. Rico bloß absetzen mag ich nicht. Wenigstens bis zum Aufzug wollte ich ihn begleiten. Wenn ich diesmal schon nicht während der Prozedur auf ihn warten kann, wie in den Monaten zuvor. Ihn noch einmal so umarmen, dass er es bis ins Mark hinein spürt. Damit er es anschließend leichter hat in seiner trostlosen Kabine. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, es kommt, wie es kommt. Meine Zuversicht verengt sich auf eine simple, sture Hoffnung hin. Bald weigert sich Ines, über weitere Maßnahmen nachzudenken. Ich bin nicht einmal bereit, mit Daniel zu vereinbaren, wie viele Inseminationen wir vornehmen lassen wollen. Sie wehrt sich jetzt gegen genaue, einschränkende Pläne. Und von Tag zu Tag zieht es mich stärker hinaus ins Freie. Am ersten Sonntag danach gehen wir zu Fuß den ganzen Weg um die Alster herum. Am 2. Sonntag fahren wir nach St. Peter-Ording. Wo wir inzwischen das Meer entdeckt haben. Ines. Ines. Ines hat die Zyklustage mitgezählt und dabei versucht, nicht voreilig zu hoffen. Sie ist morgen für morgen hoffnungsvoll aufgewacht und nach kurzem gespanntem Horchen auf ihren Unterbauch jedes Mal heiter geworden. Ines! Sie kommt mit Tränenresten in den Augen aus dem Bad zurück. Hat einen Slip angezogen. Verkriecht sich, ohne ein Wort zu sagen, dicht neben mir im Bett. Drücke meine harte Stirn an seine Schulter. Als hätte ich eine Dosis Schmerz auf Daniel zu übertragen. August. Welche Etage? Die 3. Danke. Dann haben wir denselben Weg. Ja, so scheint es. Wir scheinen den gleichen Zyklus zu haben. Wie kommen Sie darauf? Na, ich habe dich schon einige Male hier gesehen. So, so. Nach dir. Herr Pirung und Herr Meier. Und heute zusammen da. Ja. Ja. Es scheint so. Hier sind Ihre Becher. Viel Erfolg. Danke. Danke. Grauenhafte Filme, nicht wahr? Allerdings. Bitte, du zuerst. Nee, du warst vorhin der Erste. Du musst auch als Erster rein. Sonst kommt die Laborantin durcheinander. Ordnung muss sein. Ich warte. Na, dann bis dann. Am liebsten hätte ich dauernd Psst gesagt. Dann stellt sich ja automatisch vor, wie die Klinikmitarbeiter hinter den Türen die Ohren spitzen und sich sagen, aha, die Samenspender sind unterwegs. Wow, das ging aber schnell. Ja. Zum Glück dauert es nach der Enthaltsamkeit nicht so lang. Ja, ich gebe das hier mal ab. Also, bis bald. Gut möglich, dass wir uns nächsten Monat wiedersehen. Falls es nicht geklappt haben sollte. Ja. Rico, mein Name, mit C. Daniel, bis zum nächsten Mal. Dieser Rico redet für meinen Geschmack immer viel zu laut. Hoffentlich nicht. Wieder hat Daniel die Spritze betätigen dürfen. Begleitet vom Lächeln der Gynäkologin. Ermuntert von meinem gespannten Blick. Dem ich ein kleines Quantum Stolz auf mich unterstellt habe. Hallo Mama. Die Wohlis hat begonnen. Was willst du mir jetzt so damit sagen? Ach Mama, ich weiß nicht. Nee, das ist das Wochenende vor... Ich weiß nicht, ob man das dieses Jahr schaffe. Nee, Mama, ja. Ja, ich weiß, Mama. Ich muss jetzt los. Alla, ja. Mama? Ja. Hallo, ja. Tschüss, Mama. Was denn? Meine Mutter. Sie hat bestimmt bei mir zur Weinlese kommen müssen. Nämlich? Am Wochenende vor der Bundestagswahl. Greater Abu Dhabi City. Das kenne ich auswendig. Künstliche Inseln, Erschließung von Wüstengebieten, Master eingeschlossen. Um all das, was den Großraum Abu Dhabi auf 3 Millionen Einwohner wachsen lassen was soll. Was Sie sicher nicht kennen, das steht in diesem Kapitel. Es kommt ein Schienenmasterplan zum Vorschein, der beschreibt, wie im Zeitraum bis 2030 der schienengebundene öffentliche Nahverkehr in der betreffenden Region aussehen soll. Entgegen dem bisherigen Kenntnisstand, wo die Metro als zentrales bestimmendes System genannt wird, das von Tramway-Linien mit der Funktion von Zubringern und Verteilern ergänzt werden soll. Eigentlich hätte diese Entscheidung bis zur Fertigstellung der endgültigen Machbarkeitsstudie offen bleiben sollen. Die Liste der in einzelnen Konzeptstudien noch zu klärenden Details hat es in sich. Die gesamte Streckenführung, die Frage, ob ober- oder unterirdisch, die Frage, ob fahrerlos gesteuertes oder bemanntes Metrosystem. Alles ungeklärt. Und nun? Ich habe erfahren, dass die Machbarkeitsstudie bis August 2014 vorliegen soll. Also in gut 2 Jahren. Sie wissen, was das heißt? Ich kann es mir vorstellen. Am 10. September wird die Dubai Metro eingeweiht. Da fliegen Sie hin, reden mit den Verantwortlichen und fahren direkt im Anschluss nach Abu Dhabi weiter. Ein deutscher Vertreter wird Sie nach Masdar bringen und Ihnen alles zeigen. Das ist bereits vereinbart. Und wenn es sein muss, fliegen Sie anschließend einmal im Monat hin, so lange, bis wir sicher sein können, dass wir das Projekt im Griff haben. Um Sie nicht unnötig zu belasten, nenne ich Ihnen bis dahin nicht die Summe, um die es für die Firma bei diesem Auftrag geht. Einverstanden. Ich enttäusche Sie nicht. Ja, natürlich. Und ihr entgeht, dass ich innerlich Berechnungen anstelle, die mit unserem Projekt nichts zu tun haben, sondern mit Ines Monatszyklus. Wenn ich mich nicht täusche, liegt der 10. September in der Zyklusmitte. Sag mal... Was hältst du davon, dass ich den Laden ein bisschen auf Vordermann bringen möchte? Wirklich? Der ist doch wunderschön. Ja, das schon. Aber ich habe den ganzen Sommer über nachgedacht. Und Fakt ist, der Laden läuft nicht. Und deshalb will ich ein After-Work-Wine-Tasting anbieten. Aha. Und ich habe auch schon ein Zugpferd für einen konkreten Termin verpflichtet. Das sind ja Neuigkeiten. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Ja, und wann? 3 Tage nach dem Ende der Sommerferien. Da sind alle wieder in der Stadt. Und trotzdem herrscht noch Urlaubsstimmung. Und wer ist dein Zugpferd? Dein Vater? Nein. Harald Diehl, der Kultwinzer. Ach Gott. Er hat mir gesagt, ich zitiere, kalter Weißwein und Urbanität wären im Zuge des italophilen neuen deutschen Hedonismus, welcher den niveauvollen Genuss mit nachhaltigem... Klein, aber fein. In Wahrheit denkt er sicher, schäbig, winzig, nicht meine Liga. Ja. Wer? Weißt du eigentlich, dass ich im Dritte bald meine eigene Sendung habe? Großartig. Allein, Ines. Machen wir weiter? Letzte Runde. Gerne. Liebe Gäste, und jetzt zur Abschlussrunde unseres Afterwork Wine Tastings. Ich übergebe zum letzten Mal das Wort an unseren Kultwinzer Harald Diehl, der, das für die neuen Gäste, eigens für diesen Abend aus der Pfalz zu uns gekommen ist. Harald Diehl, bitte. Danke, Ines. Ach, lass dich noch einmal umarmen. Von so vielen Politikern bin ich im Laufe meines Amtsjahres ungebeten angefasst worden. Nun zu unserem Abschlusswein für heute. Und Diehl macht das genauso. Was sagen Sie zu diesem wunderbaren Tropfen? Heute entscheidet sich womöglich, ob mein Laden überleben wird oder nicht. Ein Kenner. Ja, also. Ungemein langlebig ist dieser Riesling. Was soll's? Er lässt einen nicht so schnell im Stich. Soll er halt. Eine unnachahmliche Mischung der Aromen von reifen Äpfeln und Feuerstein, herrliche Fülle im Mund, feine, delikate Würze, sowas von finessereich. Dieser Deal hat die permanent Magie die Hand an eines mir. Eines großen Rieslings, auf Basaltstein gereift, filigran, ob und doch mein ein Blick Monument spürt? Wunderschöner mineralischer Aromatik mit edlen, reifen Noten. Sieht sie aus mit ihren kleinen Spur, schwarzen und den Strümpfen mit Rosenmuster. Meine Damen und Herren, jetzt können wir draußen den Abend ausklingen lassen. Ich wünsche Ihnen noch eine wunderbare Zeit mit den Weinen aus meiner Heimat. Ines. Ines. Ist alles in Ordnung? Brauchst du Hilfe? Daniel. Ines. Ja, entschuldige mich. Da liegt ihre Strumpfhose. Ich muss zu meinen Gästen. Mit Blut. Ines. Und ich habe ihr immer noch nicht gesagt, dass ich beim nächsten Eisprung auf Dienstreise in Mazda City sein muss. Wieder nichts. Ich bin zu feige gewesen. September. Ich will ein Kind von dir. Ich muss am 10. September in Dubai sein. Ich kann nichts dafür. Weißt du, was du da sagst? Ist dir eine Scheißdienstreise wichtiger als deine Ehe und unser Glück? Hast du wirklich nicht die Eier, deiner Chefin zu gestehen, dass du am 10. September verdammt noch im Mull in Hamburg zu sein, Hosch? Bitte, Ines. Weißt du eigentlich, in welcher Scheiße ich sowieso schon hock? Mit meinem gottverdammten Lade, in dem ich auch nicht weniger Kunde hätte, wenn ich lauwarme Pisse verkaufen hätte. Komm, bitte hör doch auf. Und dieses Scheißdreckstasting hat nichts gebracht als Verluste, weil Diehl, diese hinterhältische, geldgierige Rat, mir eine abartige Honorar- und Späßerechnung auf den Tisch geknallt hat. Ines, komm, wir schaffen das. Ich lade in den beschissenen Uhlhäuser, der schluchte Schlüsselmetropole. Jawohl, alle Mordisch. Du meinst mir aus, mir jeden Tag die Bäche im Bauch zu stehen und nichts anderes zu tun, als zu warten, dass mir irgendwann einer von deinen arroganten Hamburger Stößen so knäht. Ich bin mir da, ich bin mir zu schlecht. Ich kann ein Pilz in der Flasche. Oder gleich in der Verkaufsgespräch. Du gehörst sowieso nichts, weil ich nichts anderes kann als Schell sein. Und wer nichts kann außer Schell sein, der lässt sich am besten gesagt für Geld. Finkel! Ines, das ist doch logisch! Das ist doch Quatsch! Du brauchst mir gar nicht zu widersprechen! Diese sterile Finkel! Sie schreit in die Wohnung hinein, schnellt umher, macht Sätze in ungeahnte Richtung, landet in Arealen des Ahornparketts, die wir nie betreten haben, stößt an Möbelstücke und beschimpft sie dann für ihre Kanten. Und sie packt die Teekanne, um sie an die Wand zu werfen. Da läuft ihr kochender Tee über den Arm. Ich bin so blöd! Ach, du bist doch nicht blöd! Ungerecht. Wieso denn ungerecht? Weil wir es doch eigentlich gut haben. Also hier, ich meine in der Wohnung. auch wenn das Viertel schon irgendwie komisch ist. Und essen kann man wirklich nirgendwo. Ich werde nicht fliegen. Du willst es nicht und du hast die bestmöglichen Gründe, du hast recht. Bist du verrückt? Du setzt womöglich deinen Job aufs Spiel. Ich war heute Vormittag schon mal hier. Der Standortanalytiker. Aber da stand ich vor verschlossener Tür. Er kommt zielstrebig auf mich zu, wie einer, der sich Wangenküsse abholen will, die ihm gesetzlich zustehen. Sie ernster. Ich werde es überleben. Gewiss. Uwe Bernstein. Wo ist denn Ihre Tochter geblieben? Bei ihrer Mutter. Aha. Was ist eigentlich bei der Degustation neulich mit Ihnen passiert? Wie? Sie waren plötzlich so anders. Und die schöne Strumpfhose mit dem Rosenmuster hatte sich in Luft aufgelöst. Sie schauen mir auf die Beine? Ich schaue sie an. Dabei sehe ich eben auch ihre Beine. Mir war auf einmal so warm. Wahrscheinlich wegen der Aufregung. Ja. Der Winzer war entsetzlich. Ja. Allein dieses rosa Hemd. Dieser große Riesling glänzt durch eine aromatische Obernote von Katzenpisse im positiven Sinn. Was war wirklich mit Ihnen los? Herzmuschel. Schwertmuschel. Sandklaffmuschel. Baltische Blattmuschel. Die stammen aus der Ostsee. Sie kennen sich aus. Wenn Sie an die Nordsee fahren, finden Sie noch mehr, andere Arten. Fahren Sie oft an die Nordsee? Regelmäßig. Ihr Name würde besser zur Ostsee passen. Naja. Wohin an die Nordsee? Sylt. Aha. Gehören Sie zum Jetset? Sansibar und so? Da muss ich Sie enttäuschen. Ich fahre auch keinen Cayenne. Warum dann nicht Amrum? Soll doch auch sehr schön sein. Das hat private Gründe. Ach, tatsächlich. In meiner Naivität bin ich bis jetzt davon ausgegangen, dass Besuche auf Ferieninseln immer und grundsätzlich private Gründe haben. Also, was darf es heute für Sie sein? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Ich erzähle Tomke Petersen alles. Schlicht und einfach alles. Ich kann nicht anders. Mir sind die Filter und Beschönigungsmechanismen abhanden gekommen. In ihrem Gesicht kann ich nicht das geringste Schmunzeln ausmachen, während ich von den bislang vergeblichen zyklischen Bemühungen um ein Kind berichte, von dem Gezeitenwechsel der Hoffnungen, den Enttäuschungen, von idealen Zeitfenstern, vom 10. September, dem nächsten Fixpunkt, vom Zustand meiner Frau, bemüht in meiner Schilderung nicht unnötig drastisch zu werden. Sie hört mir genau zu, fragt gezielt nach, steht sogar auf und stellt sich vor die verglaste Wand. Warum schaut man eigentlich jedes Mal aus dem Fenster, wenn man über etwas nachdenkt? Als hätte draußen jemand die Antwort auf alle Fragen an eine Brandmauer gemalt. Warum benehmen wir uns automatisch wie Figuren in einem Film, wenn wir eine Nuss zu knacken haben? Das weiß ich nicht. Gut, ich verstehe Ihre Situation. Sie fliegen nicht nach Dubai. Und nach Abu Dhabi? 2-3 Tage später? Nein. Das heißt... Das heißt, ganz oder gar nicht. Schenk und Wimmer fahren wie geplant, aber ich will nicht, dass die beiden alleine sind. Ich werde dafür sorgen, dass Fuschelberger aus dem Salzburger Büro mitfliegt. Der besitzt die nötige Erfahrung. Alle drei werden sich von ihm briefen lassen. Sorgen Sie für brauchbare, übersichtliche Unterlagen. Ja, aber natürlich. Da ich Sie ungern in der Luft hängen lasse, sage ich Ihnen schon jetzt ganz offen, dass ich Sie anschließend komplett aus dem Master City-Projekt herausnehmen werde. Ich muss natürlich auch an die Firma denken. Womöglich stehen Sie noch eine ganze Weile jeden Monat für ein paar Tage unter Reisesperre. Ja, natürlich, ja. Ob Tomke Petersen eigentlich Familie hat? Ich habe es vorausgesehen. Sie nimmt mehr Master ab, das ist verständlich. Aus Sicht der Firma. Ich habe aber einen schönen Ersatz für Sie. Nämlich? Lassen Sie sich überraschen. 2 Tassen Milchkaffee und eine Quittentat lasse ich mir von Bernstein bezahlen. Ich schweige über die Rosenmusterstrumpfhose. Er über seine privaten Gründe auf Sylt. Und wo wohnen Sie? In der Hafen City. Das ist doch totes Areal. Abstellgleis pur. Und warum wohnen Sie dann selbst nicht in einem Multikulti-Viertel, wenn Sie es gerne bunt und lebendig haben? Weil ich nicht bei der Gentrifizierung dieser Stadtteile mitmachen will. Sind Sie so etwas wie ein guter Mensch? Nein, im Gegenteil. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich bündele meine Haare, richte die Spangen neu. Da sieht er meine Verbrühung auf dem Arm. Sie sind verletzt. Und legt seine Fingerspitzen darauf. Was ist passiert? Vielleicht ist es ja möglich, mir auch ohne Aushilfe in Zukunft jeden Montagvormittag freizunehmen, um ans Meer zu fahren. Vor anderthalb Stunden bin ich, anstatt links abzubiegen zum Laden, kurz entschlossen weitergefahren bis ans Meer. Sag ich doch, dass wir den gleichen Zyklus haben. Rico, hallo. Oh, Scheiße! Halt mal! Am liebsten würde ich sofort loslassen, als ich das körperwarme Plastik an den Fingern spüre. Welcher war jetzt meiner? Oh Gott. War nur ein Scherz. Gehst du noch mit? Was trinken? Ja, natürlich, gerne. Die Herren? Hier, meine Probe. Und meine? Danke. Raum 10 am 10. September. Vielleicht ein gutes Omen. Ja, vielleicht. Tschüss. Tschüss zusammen. Oberhafen-Kantine. Kennst du, oder? Ist die letzte Kaffeeklappe im Hamburger Hafen. Was darf sein? Kaffee und Frikadell. Und ein Latte Macchiato. Haben wir nicht. Dann, Für ihn dasselbe wie für mich. Jo, gerne. Kommt sofort. Der Kaffee hier ist astrein. Bestimmt. Und? Wie lange probiert ihr es schon? Meinst du, wie lange insgesamt oder mit ärztlicher Hilfe? Also insgesamt sind es knapp anderthalb Jahre. Da seid ihr noch ganz am Anfang. Bestimmt habt ihr noch nicht mal über Adoption nachgedacht. Nein. Das ist für uns auch kein Thema. Also ich möchte das jedenfalls nicht. Soll dein Fleisch und Blut sein, richtig. Kennst du das nicht? Ja, klar. Was glaubst du, weswegen ich mein Geld in dieses sauteure Labor trage? Aber jetzt denke ich nicht mehr so. Und warum? Weil in der Zeit, in der wir das jetzt schon machen, hätten wir längst irgendwo einen kleinen Chinesen oder sowas aufgetrieben. Ich hätte nichts dagegen. Ach, was? Das glaube ich dir nicht. Aha. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? So, zweimal Kaffee und zweimal Frikadellen. Danke. Bitteschön. Danke. Und noch ein Bier dazu. Jo, gerne. Der Mensch, der will seine Gene vererben. Es ist zwar ziemlich narzisstisch, sich zu wünschen, dass ein Teil von einem über Generationen hinweg weitergereicht und durch die Welt getragen wird, aber ich glaube, es ist natürlich. Fortpflanzung ist auch natürlich, mein Junge, und trotzdem klappt sie bei uns nicht. Ja, gut. Aber dafür gibt es halt dann auch natürliche Gründe. Trotzdem. Nochmal zu den Genen. Also ich, beziehungsweise der Mensch, will sie weitergeben. Denn wenn ich mich nicht fortpflanze, bleibt nicht die geringste Spur von mir auf der Welt zurück. Dann ist es doch so, als hätte es mich nie gegeben. So ein Blödsinn. Was sollen dann diejenigen sagen, die gar nicht erst auf die Welt kommen? Keine Ahnung. Lecker. Hier, Bier. Ich habe vorsichtshalber gleich ein zweites mitgebracht. Danke. Danke. So ist das hier. Hier haben Sie ein Auge für die Gäste. Ach, schön. Weißt du, was ich denke? Was denn? Ich denke, scheiß auf die Gene. Von deiner genetischen Zukunft kriegst du null mit. Und wenn dich die Vorstellung frustriert, dass nach deinem Tod dein genetisches Erbe nicht mehr weiterlebt, dann kann ich nur sagen, dass du im Hier und Jetzt nicht genug Probleme hast. Ja. Vielleicht? Vielleicht werde ich nie in meinem ganzen Leben mit einem Kind schmusen. Das kein kleines, auf wackeligen Beinchen vor mir hertappt. Die Arme in die Höhe gestreckt und in jeder Faust einen Zeigefinger von mir. Dann einen Zeigefinger loslässt. Dann den zweiten und alleine läuft. Nach ein paar Schritten hinfällt. Erschrickt und sich zu mir umdreht. Und ich tröste es mit meinem ganzen Körper. etwas vielleicht nie zu erleben. Das tut mir weh. Ich scheiß auf meine Gene. Ich will kein Kind, das mein Erbgut transportiert. Ich will ein Kind, das mich braucht. Was tust du hier an diese Laborprozedur an? Dann adoptier doch eins, wenn dir die Gene gleichgültig sind. Das würde ich auch tun, mein Lieber. Aber ich bin nun mal nicht allein. Meine Frau will schwanger werden. Was für dich die Gene sind, ist für sie der dicke Bauch. Ich will Leben in mir wachsen spüren. Solche Sätze darf ich mir anhören. Was ist daran verkehrt? Daran ist nichts verkehrt. Bloß denkt sie auch mal an mich. Ich kann sowieso nie Leben in mir wachsen spüren, weil ich ein Mann bin. Schwöre ich mich deswegen. Noch zwei Bier. Für mich auch zwei. Wo kommen die denn her? Was? Da, die Muscheln. Wo kommen die plötzlich her? Die liegen schon ein paar Tage hier aus Strande. Strande? Ja, ich habe mir neulich einen halben Tag freigenommen und bin ans Meer gefahren. Aha. Und das will ich jetzt öfter tun. Vielleicht sogar regelmäßig. Es tut gut. Naja, wenn es dir gut tut, warum nicht? Und der Laden? Der bleibt dann zu. Zu? Zu. Mhm. Bist du fertig? Ja. Das Taxi müsste gleich da sein. Hm? Wir fahren doch in die Pfalz. Vater hat uns abgeholt und schon gibt es Ärger. Wo wird geschlafen? Bei meinen Eltern, bei Daniels. Dann, um durchzuhalten, begibt man sich auf Plauderareale ohne Brisanz. Ich hab nichts verbrochen und doch sitze ich hier und fühle mich schuldig. Wie ist das möglich? Sekunde besteht, ey Menschenleben. Ich hab mich untersuchen lassen. Ich hab die Männerkrankheit. Was soll man da verhalten, wenn man nicht mehr weiß, wie man die eigene Tochter anfassen soll? Ob man sich nicht traut, sie zur Begrüßung an sich zu drücken, so wie früher. Früher? Früher ist vor dem Enemol, bei dem die Hand versehentlich die falsche Richtung eingeschlagen hat, ausgerutscht ist. Nicht im üblichen Sinn, sondern im Gegenteil. Auf der Küchenbank, noch im Bad. Nie hätte ich gedacht, dass mir sowas passieren könnte. Sekundenlang war das Kind kein Kind mehr, sondern das Trugbild einer fremden Frau. Sekunde, in der die Hand wissen wollte, wie sich die Verheißung anfühlt. Alles verdorben. Anschließend war es, als hätte ich die Tochter eigenhändig weggeschickt. Für immer. Früher war ich organischer Bestandteil dieses Systems. Jetzt drifte ich sekundenweise aus dem Plauderfeld hinaus, verfolge das Geplänkel vom Spielfeldrand. Was meine Eltern an Konversation betreiben, scheint bloß das Vorspiel zum eigentlichen Meinungsaustausch zu sein. Der aber findet nie statt. Unangenehm, in der Küche seines Elternhauses an die Monatsblutung zu denken. Aber die Küchenbank ist vorbelastet und begünstigt unschöne Gedanken. Hier wurde der Körper des Mädchens, das gerade erst von der Mutter mit der Informationsbroschüre eines Tamponherstellers ausgestattet worden war, am Abend nach dem Bad unvermutet von einem ungekannten Blick des Vaters getroffen und gleich darauf von dessen Hand. Eine Sekunde nur berührte die Hand die Brust. Dadurch sprang der Keim des Ekels vor sich selbst in ihr auf. Niemand würde glauben, dass ein Mensch wie sie Abscheu vor sich selbst empfinden kann, wo sie doch alle anderen Menschen anzieht. Wie ist das möglich? Herbste, Kächte, Federweiser, Familietreffe. Die Männer führen das große Wort. Die Frauen reden über Schuhe. Die unvermeidliche Frage, wie es denn mit dem Nachwuchs aussieht. Die unvermeidliche Antwort, wir sehen dem freudig entgegen. Wortlos legt mir Mama beim Frühstück ein Heiligenbildchen hin. Alle Jahre wieder. Eine ewige Wiederholung. Vielleicht willst du ja gar kein Kind und tust nur wegen mir so. Hör zu, früher hatte ich nie darüber nachgedacht. Aber als du mir kurz vor der Hochzeit erklärt hast, du willst keine Kinder, ist mir klar geworden, dass ich immer ganz selbstverständlich davon ausgegangen bin, irgendwann welche zu haben. Heißt es etwa nicht, dass ich welche wollte? Warum hast du da nichts gesagt? Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ich habe nichts gesagt, weil ich dich heiraten wollte. Und außerdem habe ich was gesagt. Aber nicht, dass du Kinder wolltest. Bis jetzt habe ich gedacht, dass das, was ich gesagt habe, wichtiger für dich war. Ich weiß, was er gesagt hat. Er sagte, er wolle mich heiraten und kein bestimmtes Konzept von Familie. Hallo, Frau Pirrung. Herr Bernstein, hallo. Sie kennen meinen Mann? Ja, natürlich, von Ihrer Weinprobe. Uwe Bernstein, hallo. Sie begrüßen sich nicht ohne Verlegenheit. Daniel Pirrung. Hallo. Menschen genieren sich oft, wenn sie sich außerhalb des vertrauten Terrains begegnen. Ich spüre die Anwesenheit des Mannes, der sich als Uwe Bernstein vorgestellt hat, wie Zahnweh. Der Mann stört mich. Und? Waren Sie schon wählen? Besteht noch die Aussicht, Einfluss auf Ihre Entscheidung zu nehmen? Zu spät, nein. Wir kommen gerade vom Wahllokal. Schade. Ich bin gerade auf dem Weg dahin, also bis die Tage dann. Tschüss. Ja, bis bald. Tschüss. Wie findest du den Kerl? Ein guter Kunde. Hast du viele von der Sorte? Eher nicht. Ist dir eigentlich klar, wo wir uns befinden? Die Kinderwunschklinik. Ja. Daniel. Was denn? Dreimal gehe ich da noch rein. Dann ist Schluss. Von aufhören war aber gar nicht die Rede. Ich will auch nicht aufhören, aber da will ich nächstes Jahr trotzdem nicht mehr rein. Falls es dieses Jahr nicht doch noch klappt, suchen wir uns was anderes. Oktober. Nach der September-Enttäuschung finden wir schwer wieder zu den zyklischen Pflichten. Ich schlafe nicht mehr nackt, strecke nicht im Halbschlaf die Hand zur Seite aus. Und als ich mich im Bett auf Knien vor ihr aufbaue und versuche, mit einem spielerischen Befehl erotische Erinnerungen auszulösen, zögert Ines so lange mit einer Reaktion, dass ich aufgeben muss, weil ich mich geniere. Und nach dem dritten Mal erschrecke ich über das Mechanische der Wiederholung. Was wir hier machen, unterscheidet sich von Pornografie nur, weil niemand zuschaut. Andererseits ist Sex ja immer ein und dasselbe. Sex ist der Inbegriff der Wiederholung. Oder umgekehrt, die Wiederholung ist der Kern der Sache. Darum darf man beim Sex in der Ehe nie die Abwechslung suchen. Paare, die etwas Neues ausprobieren wollen, haben schon verloren. Schön, dass Sie mitkommen. Rico hat viel von Ihnen gesprochen. Sie sprechen hervorragend Deutsch. Wie lange sind Sie schon hier? 10 Jahre. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf? Aus der... Vorsicht, du musst fahren. Ja, aus dem Kosovo. Aber ich bin Bosniakin. Wir haben uns kennengelernt. Nicht jetzt. Bitte. Schon gut. Mich lassen Sie nicht mehr fahren. Nicht jetzt. Ich hab doch gesagt, nicht jetzt. Sie ist nervös. Das darf sie nicht übel nehmen. Ines ist in diesem Moment sicher ebenso nervös. Und es ärgert mich ein bisschen, dass ich mit fremden Leuten in die Fruchtbarkeitsklinik fahre, anstatt mit ihr. Mich macht das inzwischen gar nicht mehr nervös. Mir reicht's bloß langsam. Über die Gegenwart darf geredet werden. Nur die Vergangenheit soll nicht dazwischen funken. Es soll ums Leben gehen, nicht ums Überleben. Nächstes Jahr wollen wir mit künstlicher Befruchtung anfangen. In derselben Klinik? Nein, in Brüssel, im Zentrum für für Reproduktionsmedizin. Das ist so eine fixe Idee von ihr. Sie sucht Verbündete. Darum hat sie das Thema angeschnitten. Warum ausgerechnet dort? Weil sie da so Untersuchungen machen, die bei uns nicht erlaubt sind. Die poolen in den Zellen rum. PID heißt das. Wissen Sie, was das ist? Präimplantationsdiagnostik, ja. Ich weiß auch, was das kostet. 4.000 plus die künstliche Befruchtung. Macht 8.000 Euro. Pro Zyklus wohlgemerkt. Wir können uns das überhaupt nicht leisten. Wir haben gespart. Für 2 Versuche reicht es. Und wenn du nicht so viele rauchen würdest, dann könnten wir noch mehr sparen, ja? Adoption würde doch auch was kosten. Ja, aber erstens weniger und zweitens ist die Mitnahmerate höher. Immer öfter steigt sie in mir auf. Die Sekundentrauer. Sie bildet sich irgendwo in der Körpermitte, steigt die Kehle empor und drückt dabei in jedes Auge eine Träne. Eine Sekunde lang überwältigt mich der Schmerz. Dann wische ich mir die Tränen weg und bemitleide mich ein bisschen. Ich sehe im Kaufhaus ein gut aussehendes Paar, das ein kleines, dunkelhäutiges Mädchen bei sich hat. Mit Zöpfchen und Schleifchen. Ebenso gut angezogen wie die Adoptiveltern. Bei ihrem Anblick wird mir warm in der Brust. Das Kind kann noch kein Deutsch, hat mit seinen Eltern keine gemeinsame Sprache. Ja, und da kommen mir die Tränen. Und sie ist wieder da, die Sekundentrauer. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ventil oder Qual? Guten Morgen. Herr Bernstein, ist Ihr Wein alle? Nein. Ich wollte nur mal guten Tag sagen. Weil das Gespräch am Wahlsonntag neulich ein bisschen kurz ausfiel. Und wo ist Ihre Tochter? Im Auto, vor der Tür. Ich bringe sie jetzt zur Oma, nach Lüneburg. Ich wollte auch gerade los, in die Innenstadt. Können wir sie mitnehmen? Wir fahren ja ungefähr in die Richtung. Ja, gerne. Sagen Sie, wie ist das eigentlich so mit einem Kind allein? Na, wenn das Kind zu Hause ist und wach, da gibt es nichts als das Kind. Da kommt man nicht dazu nachzudenken. Und schläft das Kind, weiß man nicht, was man mit sich anfangen soll. Und wenn es weg ist, mache ich meine Arbeit und vergesse so lange, dass ich ein Kind habe, bis es mir wieder einfällt, weil ich zur Kita muss. Aber kommen Sie uns doch mal besuchen und schauen Sie es sich an. Ich weiß nicht. Emma würde sich sicher freuen. Daniel wartet oben bereits auf mich. Im Behandlungszimmer ärgere ich mich, dass ich es schon wieder mit einer anderen Ärztin zu tun habe. Und es wurmt mich, dass auch sie versucht, uns eine Ultraschalluntersuchung anzudrehen. Zu meiner Überraschung lehnt Ines diesmal ab. Und es scheint, dass in dem Moment das Interesse der Ärztin an uns als Kunden schlagartig nachlässt. Wollen die mir helfen oder nur ihre Produkte verkaufen? Wird es anstrengend sein, unablässig das Gewicht zu tragen? Muss ich mir Sorgen um die Unversehrtheit meines Bauches machen? Ich habe nichts zu sein, wenn ich in deine Tiefe versunken bin. Möchte man, um das werdende Kind zu schützen, am liebsten ein Schild mit sich führen, wenn man sich durch die Stadt bewegt? Wenn wir uns jetzt auflösen, sind wir mehr als niemals waren, so wollen wir uns bleiben. Nach diesem Tag. Die Stille des Alleinseins. Daniel ist in Berlin. Allein zu sein kann auf melancholische Weise fröhlich stimmen. Vorausgesetzt, man ist nicht einsam. Frau Pirrung. Ines, bitte. Die Haustür war offen. Darf ich? Gerne. Komm rein, Ines. Ich habe gerade Tee gekocht. Und Emma? Schläft seit einer halben Stunde. Also beginnt jetzt die Zeit, in der man nicht weiß, was man mit sich anfangen soll. Das gilt nur, wenn man alleine ist. Arbeitest du immer von zu Hause aus oder hast du irgendwo ein Büro? Ich arbeite hier. Für ein paar ausgewählte Kunden. Gerade so viel, wie Emma und ich zum Leben brauchen. In der übrigen Zeit male ich. Du siehst nicht wie ein Künstler aus. Komm mal mit. Ich zeig dir was. Hier. Hier arbeite ich. Aha. Darf ich? Bitte. Das bin ja ich. Von leicht schräg oben durchs Schaufenster betrachtet. Du kannst von hier meinen Laden sehen. Ja, aber ich konnte mich nicht an die Realperspektive halten, sondern habe die Sicht von hier oben mit einem Blick auf Augenhöhe kombiniert. Er tritt zu mir ans Fenster. Ich sehe ihn nicht an. Bin unfähig zu entscheiden, was ich denken oder tun soll. Ich müsste wütend auf ihn sein, weil er heimlich in meine Sphäre eingedrungen ist. Wer weiß, was auf all den anderen Bildern zu sehen ist. Und jetzt kommt natürlich mein altbekanntes Angstzittern. Warum wünsche ich mir, dass ausgerechnet dieser Mann mich anfasst? Vielleicht um seinem unbemerkten Eindringen in meine Intimität das Unheimliche zu nehmen, indem er die Nähe offen und direkt herstellt? Ines. Kann ich mir wünschen, von ihm angefasst zu werden. Er hat ein Kind, das im Nebenzimmer schläft. Ich kenne ihn kaum. Ich bin verheiratet, glücklich verheiratet. Hoffe auf ein Kind von Daniel. Du. Trotzdem wünsche ich mir, dass mich dieser Mann anfasst. Du. Ines, komm mal her. Wie kann er nur? Nein. Du kommst her. Ich ziehe ihn an mich und stoße ihn wieder fort. Beides fast in einer Bewegung. Dann greife ich entschlossen nach ihm, wie ich es von mir gar nicht kenne. Erregung bricht aus mit ihrer ungeheuren Aggression gegen ihn, gegen mich selbst. Ich muss mich fest an ihn klammern, damit ich nicht blindlings auf ihn einschlage. Ich drücke so heftig zu, dass er vor Atemnot aufstört. Zu mir komme, schläft der Mann neben mir tief und fest. Ich stehe auf, gehe in sein Atelier, dann ins Kinderzimmer. Das Kind liegt auf dem Bauch. Die Decke liegt nur noch mit einem Zipfel auf dem Körper der Kleinen. Ich schaue dem Mädchen eine Weile Schlafen zu und mich überkommt das Bedürfnis, seinen Geruch in mich aufzunehmen. Ich atme ein und muss weinen. Hallo, mein Schatz. Na? Wie ist es dir ergangen? Wie sagt man seinem Mann, dass in der Nacht das Auto ausgebrannt ist, während man sich in der Wohnung eines anderen Mannes aufgehalten hat? Weißt du, was mir passiert ist? Man kann es ihm nicht zumuten. Was denn? Die haben mir das Auto angesteckt. Was? Wie angesteckt? Ja, heute Nacht vor dem Laden. Das gibt's doch nicht, was eine Sauerei. Lass uns mal gleich die Versicherung anrufen. Oder hast du schon? Nein. Naja, sobald die Versicherung gezahlt hat, dann können wir ein neues kaufen. Vielleicht gleich eins mit Kindersitz. Er will all dem etwas Positives abgewinnen und schlägt ein Stück materialisierte Hoffnung auf vier Rädern vor. Was er nicht weiß, dass die Hoffnung seiner Frau für diesen Monat in die entgegengesetzte Richtung zielt. Wieso hast du denn den Wagen über Nacht vor dem Laden stehen lassen? Ich habe eine Lieferung bekommen und ein paar Sorten durchprobiert. Da wollte ich nicht mehr fahren. Ich bin mir unheimlich. Trotz der schier übermenschlichen Anspannung ist mein Zyklus kein Deut von seiner Regelmäßigkeit abgewichen. Und nachher muss ich nach Hause, erleichtert und beschämt. Und Daniel das kleine, bekümmerte Schütteln meines Kopfes vorführen. Er wird mir wieder Trost geben, den ich nicht verdiene. Und ich kann mich unter dem Deckmantel meines Kummers in mich zurückziehen. November. Wie siehst du denn aus? Ach, hör auf. Geht's dir nicht gut? Soll ich dir ein Glas Wasser holen? Nein. Ich frage ja nur, also was ist denn? Hey, Rico, wollen wir nachher was zusammen trinken gehen? Oder ihr könnt auch diesmal zu uns eine Kleinigkeit essen. Weißt du was? Was denn? Ich kann nicht mehr. Ach, natürlich kannst du noch. Mensch, Rico. Ich will aber nicht mehr. Das ist doch nicht so schlimm. Das geht relativ schnell. Du kennst das doch. Es tut niemandem weh und außerdem... Ich habe keine Lust mehr, mir in der Muffinkabine eine runterzuholen, Mann. Ich kann einfach nicht mehr. Der ganze Kerl kommt nicht mehr hoch. Rico! Außerdem hätte ich es sowieso nicht verdient. Was soll das denn jetzt heißen? Wer schon mal mitgeholfen hat, Leben aus der Welt zu schaffen, der hat es nicht verdient, Leben in die Welt zu setzen. Das soll das heißen. Das kannst du doch so nicht... Siehst du diesen Fuß? Ja, sicher. Dieser Fuß hat zugetreten, volle Kanne. Und siehst du diese Hand? Diese Hand hat abgedrückt und zugeschlagen und zugepackt und zugedrückt. Geht es auch ein bisschen leiser? Ja! Entschuldigung, ich wollte sowieso gerade zu Ihnen. Dann kommen Sie. Alles still. Nur noch Atem für mich. Ich singe mit dieser sentimentalen Hymne der Verschmelzung gegen die Wahrheit dieses Tages an, an die meine und Daniels Hoffnung in entgegengesetzte Richtungen weisen. Was kann es Besseres geben für ein Paar als ein gemeinsames Ziel? Einen gemeinsamen Wunsch? Was kann es Gefährlicheres geben? Wenn ich in deine Tiefe versunken bin. Wenn der gemeinsame Wunsch sich nicht erfüllt, muss es zu kämpfen kommen. Zumal es um den größtmöglichen Wunsch geht, den ein Paar gemeinsam haben kann. Daniel ist heute ebenso gespannt wie ich, doch weiß er nicht, dass ich diesmal etwas anderes erhoffe als er. Die Spannung des Wartens ist identisch, aber was sich anschließt, wenn die Spannung nachlässt, treibt uns beide an die zwei Ränder einer Kluft, die nicht zu überbrücken ist. Enttäuschung dort, Erleichterung hier, Freude dort, Verzweiflung hier. Vergrabe ich. An diesem Tag kann das Erhoffte einen kalten Schatten über mein Leben werfen. Das Schöne kann zur Katastrophe werden. Hab ihn zwar nicht bis zum Rand vollgekriegt, aber für einen neuen Fehlversuch wird's reichen. Dafür hätte ich glatt einen Orden verdient, oder? Er reißt den Aufkleber vom Becher, klatscht ihn sich auf die Brust. Stabsfeldwebel Meier meldet sich nach erfüllter Mission aus Raum 8 zurück. Rico, bitte. Wie sieht's denn bei dir aus? Ah, auch nicht schlecht. Ein hübsches Schlückchen. Hast du dir auch einen Orden verdient, mein Junge. Mit einem Ruck reißt Rico das Etikett von meinem Becher und klebt es mir auf die Brust. Reiter, ich bin stolz auf dich. Jetzt hebt er beide Becher in die Luft. Seht alle her, was für Kostbarkeiten. Die machen den Laden hier wieder um 1000 Euro reicher. Rico, gib her, solange ich noch weiß, welcher mein Becher ist. Jetzt machen wir damit das so beliebte Hütchenspiel. Schau mal. Er kreist die Arme hin und her, führt sie über Kreuz. Rico, komm. Rico. Was ist los, gefreiter Palmenschüttler? Die müssen vernichtet werden. Bist du verrückt? Du bist verrückt. Ja, Mann, kann sein. Aber das hier habe ich mir mühsam abgequetscht. Das gebe ich nicht mehr her. Hey, wieso bist du dir so sicher, dass es der Becher ist und nicht der? Wie? Auf jeden Fall müssen die weg. Die können wir nicht abgeben. Den Aufkleber. Her damit. Ich lasse es geschehen, ohne Gegenwehr. Aufkleber her. Sein Blick ist weiterhin stur auf mich gerichtet, komm, als er sich rückwärts den Gang entlang auf die Labortür zubewegt. Bleib stehen! Ich muss an meine Frau denken. Rico, lass den Scheiß bitte! Prompt geht die Labortür auf, die Laborantin zeigt ihr fragendes Gesicht und Rico hat sich an ihr vorbeigedrängt. Komm her! Kopfschüttelnd schließt sie die Tür. Oh, Rico! Rico! Die Welt hat keine Fenster mehr. Und da drüben steht der Becher. Bald wird Ines zur Insemination eintreffen. Einen Monat hat sie darauf gewartet und gehofft. Ich kann sie nicht enttäuschen, muss meinen Beitrag leisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich meiner ist, beträgt immerhin 50%. Was bleibt mir denn übrig, wenn du mir ständig aus dem Weg gehst? Nicht so laut. Wenn ich leise rede, dann hören erst recht alle zu. Ich will hier nicht mit dir reden. Wo dann? Und vor allem wann? Ich weiß es nicht. Bald. Irgendwo anders. Warum nicht jetzt, hm? Warum nicht drüben? Hör auf. Weil ich nicht kann. Ich habe gleich einen wichtigen Termin. Geh jetzt. Bitte. Oh. Na dann, hau ich eben ab. Der spinnt doch. Angenommen, es klappt. Und es wird ein Junge, ein Sohn. Mein Sohn. Mein Sohn? Und dann sehe ich in seinem Gesicht das Gesicht des Besserverdieners, der zwar okay ist, von dem ich aber schon den Nachnamen vergessen habe. Was dann? Was dann? Der Kleine sieht aus wie der andere. Jeder sieht das. Jeder sieht, dass der Kleine nicht von mir ist. So ein Gedanke. Was richtet er an? Ist das so eine Tretmine, die explodiert? Ich hatte diesmal die Augen geschlossen. Wollte nicht sehen, wie die Ärztin zwischen meinen geöffneten Beinen steht und die Spritze bedient. Daniel wollte diesmal nicht mitkommen. Kurioserweise hatte auch die schmale Bosniakin ohne ihren Mann im Gang gesessen. Sonderbarer Zufall. Auch wenn der Akt ohne Daniel noch weniger erbaulich war als sonst, hat er doch den falschen Vormonat, den Zyklus der Angst, in dem alles verkehrt war, aufgehoben. Die Lüge war damit nicht ungeschehen, jedoch unwirksam gemacht. Bei Uwe brennt Licht. Ich habe versprochen, mit ihm zu reden. Jetzt, da der verkehrte letzte Monat ausgelöscht ist, kann ich wieder mit geradem Rückgrat vor ihn treten. Im schürfenden Bewusstsein, welche Folgen die vertauschten Spermaproben haben können, trete ich die Dienstreise an, die mich nicht nach Master City, sondern zur Basisarbeit in die maroden Hinterhöfe Europas führt, zur estnischen Eisenbahn. Tallinn. Pfah. Die größte berufliche Aufgabe, die mir bisher angeboten wurde, habe ich zugunsten unseres großen privaten Projekts ausgeschlagen. Und nun muss ich hoffen, dass dieses private Vorhaben scheitert. Jedenfalls diesen Monat. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was wäre, wenn es ausgerechnet diesmal klappen würde. Bitte, Ines. Bitte. Nein. Ich muss den Laden öffnen. Und du musst Emma abholen. Bitte. Worum bittest du mich eigentlich? Um eine Stunde bei Tageslicht. Was lachst du? Ich dachte gerade, du siehst aus wie ein Model für hängende Schultern. Uwe kommt auf mich zu. Entschuldigung. Nähert sich bekümmert, gekrümmt und kümmerlich. Sagt nicht mehr bitte. Sein ganzer Leib formt sich zu einer Bettelbitte. Ich gehe ihm entgegen, öffne die Verschlüsse an seinen Kleidungsstücken. Er lässt es geschehen, schämt sich ein bisschen für seine Erregung, aber nicht genug, um die Hände bei sich zu behalten. Ich muss sie von mir stoßen, um mich selbst auszuziehen. Mich überkommt der Ekel nicht vor ihm, sondern vor mir selbst. Weil ich bereit bin. Es ist der alte Selbstekel, dem ich wie getrieben weiter Nahrung gebe. Ich gebe alle Initiative an ihn ab, lasse mit mir machen, was er will. Das schürt nur weiter Ekel und Schuldgefühle. Das ist das, was ich will und suche. Ich bringe einfach nicht die Kraft auf, ihm zu sagen, ich will dich nie wieder sehen. Nächstes Mal komme ich wieder mit. Er merkt mir nichts an. Ja, komm bitte wieder mit. Falls es ein nächstes Mal gibt. Ja. Er sagt nicht, falls es ein nächstes Mal gibt. Ich bin froh, es nicht zu hören. Wieder einmal sind wir uns einig. Aber ja. Was ist los? Nichts. Ist es die Dienstreise? Ja, kann sein. Ich glaube, ich will gar nicht weg. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Er hält sich auffällig bedeckt. Ich habe die Reise ins Baltikum so gelegt, dass sie sich mit keinem Kliniktermin überschneidet. Und ich? Lobe ihn so, wie man es tut, wenn man Selbstverständlichkeiten bewertet. Schön. Ich sitze im Café, als Uwe mit Koffern und Emma aus dem Haus kommt und das Auto packt. Ich schnappe mir meinen Mantel, eile zum Auto und fahre, ohne dass Uwe mich in meinem Leihwagen bemerkt, hinter ihm her. Bis nach Sylt. Ein Ansprechpartner, Markus Thom, will jemanden an den Hafen in Tallinn schicken. Es ist seine Frau. Sie fährt mich zu Eesti-Raudtee, der estnischen Eisenbahn. Zuerst gibt er Emma bei seiner Mutter ab. Ich will sehen, was für eine Frau Emmas Mutter ist. Aber ich parke zu weit entfernt. Im Auto eröffnet sie mir, sie werde nun nach Hause fahren und das Abendessen vorbereiten. Wenn ich später mit ihrem Mann komme, wird der Tisch gedeckt sein. Allerdings wird sie nicht mitessen, denn sie wird ihren Mann nach dem Kochen verlassen. Sie wird ihm aber eine Nachricht hinterlassen, damit er Bescheid weiß. Uwe fährt bis zum nördlichsten Zipfel. Spazieren am Strand. Ich immer hinterher, aber so weit entfernt, dass er nur so groß wie ein Punkt am Horizont ist. Ich will ihn unbedingt einholen, denn ich habe ihm noch nicht gesagt, dass ich ihn nie wieder sehen will. Dann die Begegnung mit einem Ehemann, der noch nicht weiß, dass er in wenigen Stunden verlassen wird. Wir kommen zu den Thoms nach Hause. Es riecht nach Essen. Der Tisch ist gedeckt. Seine Frau ist nicht da. Thom nimmt die Serviette von seinem Teller, findet darunter einen Brief mit seinem Namen, überfliegt ihn, lässt ihn sinken, sinkt selbst im Stuhl zurück. Dann steht er auf, verlässt das Haus, lässt mich zurück. Das Geräusch seines davonfahrenden Autos geht rasch in Stille über. Ich warte ab, sage ich mir. Wenn er sich in meine Richtung dreht, gehe ich zu ihm. Ich will dich nie wieder sehen, rufe ich gegen den Wind. Oder doch, oder nein? Uwe geht weiter. Ich suche ein Taxi. Ich gehe zum Parkplatz. Fahre zum Hotel. Steige in mein Auto. Zum Hafen. Und fahre. Und dann unverrichteter Dinge zurück nach Hamburg. Wie kannst du so etwas tun? Das Essen kochen, den Tisch decken und einfach verschwinden? Wortlos? Vielleicht hat sie keine andere Möglichkeit gesehen. Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht musste sie sich losreißen, weil man mit ihrem Mann nicht vernünftig reden kann. Moment. Hallo? Hallo, Mama. Du, jetzt ist gerade ganz schlecht. Ja. Ja. Zellerdal? Aha. Und wie geht's dem Vater? Also alles in allem gut. Okay, Mama. Jo, später, ja? Ja, Mama. Alla, tschüss, Mama. Die sind ins Zellertal gefahren, um vor der Statue des heiligen Philipp eine Kerze anzustecken. Für uns. Für ihren Enkelwunsch. Mir ist schlecht. Das ist die Aufregung, ne? Ich glaube, ich muss mich übergeben. Ines, vielleicht... Was ist das für eine Übelkeit? Was ist heute für ein Datum? Das kann noch keine Nebenwirkung anderer Umstände sein. Der Zyklus ist noch nicht abgelaufen. Geht es mit regelmäßigen Dingen zu, ist der 20. November der erste Tag des neuen Umlaufs. Noch ist Zeit. Schatz, brauchst du Hilfe? Wenn es mit der gleichen Regelmäßigkeit schiefgegangen wäre wie in den Monaten zuvor. Aber das Blut ist nicht gekommen. Der 20. November. Wir kennen beide den Stichtag. Ich habe immer mitgerechnet. Das war Ehrensache und auch praktisch, weil ich nicht ständig fragen musste. Warum werde ich nicht von Hoffnung überflutet? Warum schaudert es sie, als hätte sie Angst? Am Morgen des 20. November sieht er mich prüfend an. Was ist? Nichts. Vielleicht. Vielleicht ist es normal, dass sich die Angst meldet, wenn etwas lange Ersehntes auf einmal Wirklichkeit zu werden droht. Der Werktag gestattet uns eine lange Trennung. So sehen wir einander unsere Nervosität nicht an. Und am Abend lässt sich die Unruhe leicht mit beruflicher Restreizung erklären. Ich habe das Gefühl, mit einem Geheimnis zu hantieren. Ein Geheimnis, das von Uhlenhorst bis an die Nordspitze von Sylt reicht. Wenn ich ihr sage, welche Szene mich permanent verfolgt, dann wird sie mich nie mehr ernst nehmen können. Ob eine normale Ehe einen so riesigen Störfaktor zersetzen und verdauen kann? Mein Herr, lasse mich nicht Ines einsam. Ines führt innerlich Selbstgespräche. Mein Herr, gewähre mir du einen reinen Sprössling. Die Nervosität ist ja nur verständlich. Weil ich Angst habe, dass die Regel ausbleibt, verspanne ich mich. Und darum bleibt sie aus. Das ist ein Teufelskreis. Doch wird der irgendwann enden. Zwanghaft denke ich an Rico und seinen Samen. Und das Blut ist noch immer nicht gekommen. Ich kaufe den teuersten Schwangerschaftstest und habe auf dem Heimweg das Gefühl, nur mit Mühe atmen zu können. Im Fenster erscheinen zwei Streifen, senkrecht und schnurgerade und rot. Ich muss mich an der Waschmaschine abstutzen. Schau mal. Ist das das, was ich... Freust du dich? Die Erleichterung kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich tauche aus dem Schlaf auf. Muss mir kurz darüber klar werden, was mich geweckt hat. Und in dem Augenblick bricht die Normalität aus. Denn genauso wie jetzt ist es oft gewesen. Ich werde wach, als Ines aufsteht. Ich rühre mich nicht, öffne auch nicht die Augen. Mein ganzer Körper besteht aus Herzschlag. Als ich zurückkomme, tastet er nach mir. Ines trägt einen Slip. Das Nachthemd habe ich im Bad gelassen. Ines dreht mir den Rücken zu. Rutsche aber nach hinten. Schmiegt sich so dicht an mich, dass Daniel gar nicht anders kann, als den Arm um mich zu legen. Lieben sich zwei. Nach dem gleichnamigen Roman von Stefan Moster. Es sprachen Ines Susu Padotzke, Daniel Steffen Wink, Serifa Lydia Stäubli, Rico Bernhard Schütz, Uwe Bernstein Sebastian Rudolf, Tomke Petersen Sandra Borgmann sowie Céline Fontange, Herma Köhn und Guido Zimmermann. Technische Realisation Dominik Blech und Angelika Körber.